Da muss ich vielleicht anfangen mit dem Magazin, das es seit 2007 gibt, also auch mittlerweile schon fast seit 10 Jahren, und da recherchiert und forscht man immer weiter. Und das Buch war sozusagen das Forschungsergebnis von über 10 Jahren zeitlicher Investition, wo einem der eine oder andere Täter, Täterin über den Weg läuft, die man dann interviewen kann, und dann habe ich das alles in ein größeres Narrativ packen können, wo es eben ja eine Linie durch das 20. Jahrhundert im Grunde gezogen wird. Als wichtiger Einfluss dafür kann man Kyle Marcus heranziehen, der das Buch Lipstick Traces geschrieben hat, wo er im Grunde die Parallelen von Dadaismus, Surrealismus und dem englischen Punk aufzeigt, dass so die Avantgarde oder das Punk schon existiert hat, bevor er seinen Namen gegeben hat dafür, oder dass die Avantgarde-Theorien auch im Punk gelebt werden. Aber er hat da den englischen Punk genommen, und für mich war viel interessanter der amerikanische Proto-Punk, eben mit Iggy Pop und den Stooges am Anfang. Das sind so eine Mischung aus Performance-Art, Pranks und eben avantgardistischer Musik, sehr schwarzhumorig, sein Zuhause fand und sich dann immer weiterentwickelte. Du hast jetzt schon die Verbindung von Punk und Avantgarde angesprochen. Dem würde ich mich auch gerne so ein bisschen annähern, also der Frage, wie diese Verbindung zu beschreiben ist, wie da der Avantgarde-Begriff ja sich rechtfertigt. Also es gibt in deinem Buch 3 zentrale Figuren, mit denen du dich beschäftigt hast, also 3 Leute, die irgendwie mit Punk assoziiert sind, aber die auch nicht einfach mit Punk jetzt in eins gesetzt werden können. Also in der Buchankündigung beschreibst du das so, dass Iggy Pop, um den es da geht, dass der Punk war, bevor es Punk gab, dass sich Joe Coleman von der seinerzeit existierenden Punk-Szene distanziert hat und dass G.G. Allin für das gestorben ist, was er für Punk gehalten ist. Diese 3 Figuren sind vielleicht so ein bisschen die 3 Fixpunkte, an denen sich das aufspannt, um was es in deinem Buch geht. Und das, worum es geht, das nennst du Avantgarde from below, Avantgarde von unten. 3 Musiker, davon einer auch ein Maler, die alle 3 irgendwie mit Punk assoziiert sind. Wie rechtfertigt sich denn für dich diese Bezeichnung Avantgarde from below? Also was verbirgt sich hinter diesem Begriff der Avantgarde von unten? Ausgangspunkt ist im Grunde das Ende der 60er Jahre. Insbesondere gibt es da 2 mythische Ereignisse. 1969, das eine war die Morde um die Charles Manson Family, und das zweite war das Altamont Festival, wo die Hells Angels als Securities engagiert wurden und im Zuge dessen ein schwarzer Jugendlicher mit einer Waffe, der auch unter Drogeneinfluss stand, von den Hells Angels abgestochen worden ist, während die Rolling Stones gespielt haben. Manche meinen, dass die Hells Angels damit den Rolling Stones das Leben gerettet hätten, weil der wollte auf die Bühne klettern und hätte womöglich Schlimmes anrichten können. Andere sprechen hingegen von einem rassistisch motivierten Mord. Also da gehen die Geschichtsschreibungen auseinander. Was aber klar ist, ist, dass mit solchen und ähnlichen Ereignissen diese Unschuld der Hippies zerstört worden war und diese positiven Utopien so vom Fortschreiten einer gesamten Gesellschaft kaputt gegangen sind. Und das war im Grunde auch das, was die historischen Avantgarde-Bewegungen wollten, über das Feld der Kunst eine neue Gesellschaft schaffen. Und meine These ist, dass Iggy Pop als erstes Beispiel und so Filmemacher wie John Waters nicht mehr an diese Utopien glaubten, weil sie die Generationen vor ihnen scheitern gesehen haben. Und dass dann der Avantgarde-Gedanke quasi privatisiert worden ist. Das heißt, es war wichtiger, in eigenen Nischen diese extremen radikalen Gedanken zu leben, als diese großen Manifeste zur Weltverbesserung zu schreiben. Und bei Iggy Pop ist das ganz lustig. Er verschweigt das immer eher, als er es betont. Er verkauft sich ja immer, dass er eher aus einem proletarischen Umfeld kommt, in einem Wohnwagen aufgewachsen ist. Das stimmt auch alles, nur gleichzeitig war er sehr in einer sehr künstlerischen Umgebung unterwegs. Der hat schon Andy Warhol und Nico als Teenager kennengelernt bei der Kunstgruppe Once, hat die geheißen. Die war in Ann Arbor zu Hause. Das war eben die nächste Studentenstadt in der Nähe von Iggy Pop. Und dort hat er sich ganz intensiv eben mit diesen avantgardistischen Kunstaspekten schon auseinandergesetzt. Und er hat dann die Ashton-Brüders herangenommen, die halt wirklich aus dem Rock'n'Roll-Umfeld kamen, und hat damit so einen Bastard geschaffen aus dieser Avantgarde-Theorie und der Musik, die dann eigentlich Punk werden sollte. Das ist eine Kreuzung, die als Ausgangspunkt dient. Du hast jetzt das schon so ein bisschen beschrieben, wie diese Verbindung sozusagen bei Iggy Pop da gewesen ist. Wenn es um die Verbindung von Avantgarde und Punk geht, dann denke ich, das kann man ja vor allen Dingen daran festmachen, dass sowas wie Performance beim Punk eigentlich immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Also das kann man ja auch sehen an den Figuren, die du behandelt hast. Also bei Joe Coleman, der zusammen mit der Band The Steel Tips sehr trashige und blutige Performances da abgeliefert hat. Bei Gigi Allen ging das dann hin bis zur Selbstverletzung und diesen bekannten Fäkal Schlachten. Wenn man jetzt von Joe Coleman und Gigi Allen ausgeht und es vielleicht so ein bisschen da so eine historische Perspektive drauf wirft, wie hängen für dich da Punk und Performance zusammen? Da kann man im Grunde auch wieder einen Rückschluss auf die historischen Avantgarden ziehen, die halt das eher im künstlerischen Kreis gemacht haben, aber das Cabaret Voltaire und bei den Futuristen, die futuristischen Abende, die waren teilweise so schon sehr Happening-ähnlich eigentlich. Und bei Joe Coleman und Gigi Allen ging es dann immer um Transgression, also Grenzüberschreitungen von Bühne und Publikum von dem Kreis, von Selbstaufopferung, von Kontrolle zu Kontrollverlust. Und das wurde dann eben manchmal mehr, manchmal weniger klug am eigenen Körper erfahren. Joe Coleman hat dann einen Ausweg gefunden, eben der hat sich in die Malerei dann geflüchtet. Und was beide immer wieder betont haben, Joe Coleman und Gigi Allen, das sind die Freundschaften, die sie zu verschiedenen Serienmördern pflegten und einfach in diese tief dunkle menschliche Seite zu blicken. Und sie haben beide immer wieder gesagt, hätten sie nicht ihre Auslegung der Kunst gefunden, auch wenn die extrem scheinen mag, wären sie zu Mördern geworden. Also die haben sich da ihr eigenes Ventil schaffen müssen, um mit der Welt fertig zu werden. Es ging da, wie anfangs erwähnt, mehr um die Nischen, wo dann persönliche Grenzen auch ausgetestet wurden und nicht an diese Weltverbesserungsklamauk geglaubt wurde. Du hast das jetzt schon angesprochen, dass es so eine Grenzüberschreitung da gibt bei diesen Phänomenen, die du beschreibst. Du hast Iggy Pop, Joe Coleman und Gigi Allen so als drei historische Fixpunkte genommen und dann beschreibst du, wenn ich das jetzt aus der Buchbeschreibung richtig entnehme, dass zwischen diesen drei Fixpunkten ja eine Entwicklung stattfindet. Eine Entwicklung, die du beschreibst als Dangerous Bastardization of Punk. Das kann man ja schon sehen, dass von den dreien ja Gigi Allen da auf jeden Fall derjenige ist, der da am krassesten ziemlich viele Grenzen überschritten hat. Wenn man sich diese Entwicklung jetzt anschaut, wie würdest du die beschreiben? Also was ist das für eine Dynamik, die seit Iggy Pop da in Gang gesetzt worden ist? Mit Iggy Pop, der war ja in einem eigentlich sehr freien Feld, wo er sich noch nicht einmal vom Punk hat distanzieren können, weil es das einfach noch nicht gab. Das heißt, es ist gerade mit und um ihn entstanden. Und dann Joe Coleman, da hat diese Punk-Szene schon gegeben und dann die richtigen Clubs, wo man sich aufführen konnte oder musste, wo es quasi zur Regel gehörte, die Regeln zu brechen, was ihm dann viel zu viel wie ein Kinderspielplatz war. Und er wollte dann sich nicht an diese Regelbrechung halten, beziehungsweise das wieder auf seine Art brechen. Und mit Gigi Allen nimmt dann dieses ganze Punk-Ding auch im Avantgarde-Kontext ein Ende, weil lustigerweise am Anfang seiner Karriere hat Gigi Allen auch nicht mehr an diese großen Heilsversprechen über die Kunst geglaubt. Aber am Schluss seiner Karriere hat er sich ja dann wirklich als Messias inszeniert. Er ist ja wirklich Jesus Christ Allen getauft worden von seinem Vater, der glaubte, sein nächstgeborener Sohn würde der neue Messias sein. Und er ist dann wirklich als Märtyrer ganz besonders am Ende seiner Karriere aufgegangen. Er hat dann auch das Gigi Allen Manifest geschrieben, wo dann eben wieder das drinsteht, was im Grunde fast 100 Jahre vorher von den historischen Avantgarde-Bewegungen gefordert worden ist. Eben diese Neuerschaffung einer Welt über die Kunst. Und er hat sich in dem Kontext als Rock'n'Roll-Terrorist bezeichnet. Und in all seiner Negativität glaubte er dann doch an diese positiven Utopien, an eine neue Weltschaffung. Und er hat da seine Kräfte maßlos überschätzt und ist letztlich dran zugrunde gegangen. Ich habe da für dieses Buch einige Leute interviewt, Freunde, Feinde, Organisatoren, Bandmitglieder von all diesen Leuten. Und bei Gigi Allen, eine gute Freundin, hat gemeint, sie glaubt, also Gigi Allen wollte sich ja dann in seiner letzten Performance auf der Bühne in die Luft sprengen und dabei so viele Leute wie möglich mit in den Tod nehmen. im Endeffekt ist er dann an einer Überdosis gestorben. Und die gängige Meinung ist, dass das eine unbeabsichtigte Überdosis war. Aber Jerry Kane Rossi, diese Freundin von ihm, hat gemeint, sie glaubt, das war eben eine beabsichtigte Überdosis, weil er seine Art Reptilienhirn war, der keinen Ausweg mehr aus dieser Abwärtsspirale fand, aber irgendwie aufhören wollte oder musste und da den Selbstmord als letzte Möglichkeit gesehen hat. Also eine Mutmaßung, das kann natürlich nicht bewiesen werden, aber es macht schon Sinn, dass auch er dann gemerkt hat, das führt nirgendwo hin, diese ewige Selbstzerstörung für ein dummes Publikum im Grunde. Du hast jetzt G.G. Allen als so einen Endpunkt einer gewissen Entwicklung da beschrieben. Ich würde das vielleicht gerne nochmal auf den Begriff der Avantgarde beziehen. Also man kann ja sagen, bei den Avantgarden, bei den historischen Avantgarden, da geht es allgemein um eine Grenzüberschreitung, also um die Überschreitung der Grenze zwischen Kunst und Leben, die hinzielt auf eine Weltveränderung. Bei G.G. Allen, da stellt sich ja so eine Grenzüberschreitung nochmal unter einer besonderen Perspektive dar, nämlich als Überschreitung der Grenze zwischen Kunst auf der einen Seite oder Punk auf der einen Seite und Verbrechen und Gewalt auf der anderen Seite. Also ganz plump gesprochen ist das ja bei G.G. Allen die Frage, ist das noch Kunst oder ist das noch Punk oder hat das schon eine Qualität, wo man sagen muss, da geht es um was anderes, um eine Grenzüberschreitung, die so weit geht, dass man sagen muss, das ist unter moralischen Gesichtspunkten vielleicht nicht mehr tragbar oder wenn man jetzt diesen Moralbegriff da weglassen will, stellt sich die Frage ja vielleicht so, also inwiefern wird da eine Grenze des Ertragbaren auch überschritten? Also wie würdest du diese Frage beantworten oder dich da annähern? Also das ist eine spannende Frage, dieses Verhältnis von Kunst und Kriminalität oder avantgardistischer Performance und Terrorismus, wo es immer ein nahe Verhältnis gab. Also auch Joe Coleman musste für seine Performances des Öfteren ins Gefängnis. Bei G.G. Allen wiederum kommt dann eine Ebene dazu und zwar ist er auch immer wieder ins Gefängnis gekommen, was er als Zensur interpretiert hat und was auch gewisserweise stimmt. Es scheint, er hat da Regeln gebrochen, die eine Gesellschaft vielleicht braucht. Aber lustigerweise, ja, er hat sich als Rock'n'Roll-Terrorist inszeniert und immer diese kriminelle Seite betont, aber seine Anwälte wollten ihn dann immer einordnen in dieser avantgardistischen Kunstgeschichte. Die haben dann gesagt, ja, Skatologie, das ist also mit Fäkalien herumschießen, ist Teil der Avantgarde und das haben schon damals die Dadaisten gemacht und solche Sachen. Also die versuchten da explizit eine Brücke zu schlagen. Und es war dann immer so ein kritischer Punkt, ja. Ich glaube, da bekommt man so viele Meinungen, wie man Leute fragt und deswegen hat es da auch immer den einen oder anderen Gefängnisaufenthalt gegeben. Und er hat diese Nähe aber auch absichtlich angestrebt, weil er ja gefährlich sein wollte, den Rock'n'Roll wieder gefährlich machen wollte. Und im Endeffekt, ja, ist er dann selber an dieser Gefahr zugrunde gegangen. Vielleicht kommen wir nochmal zurück, wie du in deinem Buch eigentlich vorgegangen bist. Du hattest das jetzt schon so nebenbei so ein bisschen erwähnt, dass du dich mit Bandkollegen, mit Bandmitgliedern unterhalten hast und mit Menschen, die sich da sozusagen in der Szene bewegt haben, auch vielleicht im Hintergrund gewirkt haben. Kannst du mal beschreiben, wie du da vorgegangen bist, um diese Geschichte zu erzählen, um die es dir da geht? Zuerst mal habe ich natürlich selbst viele Bücher gelesen, wo mir diese Personen irgendwie einzeln und ausschnitthaft vorgestellt worden sind und daraus hat sich dann das Interesse entwickelt, nachzuprüfen, wie weit da tatsächlich gegangen wurde oder wer am weitesten gegangen ist oder ob man das überhaupt so sagen kann. Und daraufhin habe ich dann angefangen, Interviews zu machen. Ich habe Joe Coleman für das Buch dreimal interviewt und das erste fand 2008 statt. Das war ein Telefonat zwischen Wien und New York eben, wo er wohnt. Und dann besonders 2011 und 12 bin ich dann oft monatelang in den USA gewesen und habe dort die Leute persönlich aufgesucht, um sie zur Rede zu stellen und ihnen die Fragen zu stellen, die mir damals unter den Nägeln brannten. Das heißt, das war ein sehr wichtiger Schritt, diese Leute auch wirklich persönlich aufzusuchen und zu treffen. Und ich habe da um die 30 Interviews eigens für das Buch erstellt und die dann verarbeitet. Und dazwischen sind immer wieder Kapiteln, wo ich die Recherche aus den Büchern, die ich gelesen habe, aufbereite, um den Kontext klarzumachen und die Interviews verständlich einzubetten, um diese Entwicklung auch zu beschreiben, die es da durchs 20. Jahrhundert gegeben hat. Ein was bei dem Buch jetzt noch so ein bisschen auffällt, ist, dass es ja auf Englisch erschienen ist. Hat das einen besonderen Grund eigentlich? Ja, im Grunde von den 30 Interviews waren 29 auf Englisch, nur eins auf Deutsch und es spielt ja auch in Amerika, ist der Hauptspielort dieser ganzen Sache Und ich wollte auch, dass die Leute, die da drinnen sind, das lesen können. Und sonst ist es ja oft, wenn man so ein Buch schreibt, dass Leute aus Amerika schreiben, ja, das klingt irrsinnig interessant, aber ich spreche leider kein Deutsch. Und diese billige Ausrede wollte ich ihnen ersparen. Also Englisch hat sich da einfach angeboten und ist mir am sinnvollsten erschienen, auch um da möglichst viele Barrieren runterzubrechen. Jetzt wirst du dieses Buch vorstellen, am Donnerstag in Leipzig und am Samstag in Halle. Was erwartet uns denn bei diesen Buchvorstellungen? Was hast du dir da vorgenommen? Ich mache so eine kleine Sound- und Video-Lecture, einen Vortrag und zeige dazwischen immer wieder Videoclips. Ich werde mich da auf Gigi Allin spezialisieren und anhand von ihm diese ganze Geschichte zu erzählen versuchen. Also es wird keine handelsübliche Lesung werden, wo ich einfach aus dem Buch vorlese, sondern ich will das ein bisschen lebhafter gestalten, eben mit Videos und dann Gedanken dazu. Und teilweise wird natürlich aus dem Buch zitiert, aber es soll eher eine Buchvorstellung werden als eine Lesung daraus.